Die Teilnehmerinnen des 6. Kongresses des Demokratischen Frauenbundes Koreas legten am 14. November an den Bronzestatuen der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae einen Blumenkorb nieder.